Nicolas Born, die Fälschung. Teil 2, Ariane. Menschenknochen am Strand, schrieb er. Er schrieb, Haufen Menschenknochen am Strand. Er schrieb, es waren Menschen, die von anderen Menschen ermordet, mit Benzin übergossen und verbrannt worden sind. Er schrieb, Dutzende Menschen verschwinden täglich. Er schrieb, ein Menschenleben ist nur noch etwas wert als Tauschobjekt. Und etwas sei es auch wert als Mordopfer der Revanche für andere Mordopfer. Kein Zweifel, dass die Tigermiliz von Chamoun, die Falange und die Wächter der Zeder diese Methoden am perfektesten ausüben. Geschulte Mordbrenner. Dagegen nehmen sich die Gegenaktionen der Muslims wie verzweifelte, kurzatmige und desorganisierte Rachezüge aus. Anders die Palästinenser, deren Lager, jedenfalls die im östlichen Beirut, umzingelt sind und allnächtlich beschossen und bombardiert werden. Sie gehen gegen ihren Feind kaum weniger gnadenlos vor als die Christen. Umso gnadenloser, je auswegloser ihre Lage wird. Und ihre Lage wird zusehends aussichtsloser. Er wollte das alles ganz anders formulieren. Er beruhigte sich für vorläufig, dies hier sei ja nur erst Rohmaterial, Fakten, Ansätze von Kommentar. Er schrieb, Quarantina und Maslach, die Muslime und Palästinenser-Slums sind belagert und liegen unter teilweise, zeitweise heftigen Beschuss. Im Gegenzug sind Muslims, Palästinenser und Drusen dabei, die Christenstadt Damur, 20 Kilometer südlich, abzuriegeln. Es konnte so nicht überzeugen, ihn nicht und niemand anderen. Er musste in die Berge hinauf, um das brennende Quarantina zu sehen, um schreiben zu können, das brennende Quarantina. Das brennende Quarantina. Er wählte Hoffmanns Nummer. Hoffmann war noch nicht da. Er rief die Botschaft an und verlangte Ariane, ob man abends mit dem Taxi nach Baabda oder Jede fahren könne. Ariane sagte, sie glaube das nicht. Kein Fahrer fährt am Abend durch die Altstadt. Und auch die Rue d'Amas zu überqueren ist Selbstmord. Es gibt nur eine Möglichkeit, bei Tage in die Berge zu fahren und am nächsten Tag erst zurückzukehren. Er rief die PLO-Zentrale an und ließ sich mit Mahmoud Khaleb verbinden. Seit wann er wieder in Beirut sei? Seit gestern? Er solle schreiben. Schreiben, was die Faschisten in Quarantina machen. In Maslach, in Debaye. Ob er Material wolle? Er könne es bekommen. Seine Leute würden getötet. Frauen und Kinder. Sie hätten in den Lagern keine Medikamente mehr. Kein Blutplasma. Nicht einmal einfachen Verbandsstoff. Ja, schicken Sie mir Material. Er war von der Stimme ergriffen, die ruhig und erregt war, gedämpft und heiser. Er hatte Khaleb ein paar Mal gesehen und konnte sich gut vorstellen, wie diesen Mann in der Zentrale die Meldungen langsam töteten. Laschen sagte, er könne ja nicht einseitig schreiben, müsse objektiv schreiben. Was ist schon objektiv? Und selbstverständlich sei er persönlich nicht neutral. Seine Meinung vielmehr parteilich. Aber die Meinung sei eine Sache, des Kommentars und der Bewertung nämlich. Eine andere Sache sei der Bericht. Sie wissen das doch, Herr Khaleb. Er fragte, wie die Aussicht sei, ein neues Interview mit Arafat zu bekommen. Aber Khaleb wich aus. Er wollte weder sagen, Arafat sei da, noch er sei nicht da. Weder es sei möglich, noch nicht möglich. Laschen wollte erst einmal abwarten, was Hoffmann meinte. Wohin sie sich heute Abend wagen sollten. Er betrachtete den Brief an Greta, wählte entschlossen die Nummer der Vermittlung und fragte, wie lange man auf eine Verbindung nach Deutschland warten müsse. Der Mann sagte ihm, es sei aussichtslos. Man müsse froh sein, wenn einmal das Ortsnetz funktioniere. Greta betrachtete sicher wieder ihre Fotos von arbeitslosen Werftarbeitern. Oder war das Thema längst abgeschlossen? Was war an den Fotos von arbeitslosen Werftarbeitern nicht in Ordnung? Das Problem Arbeitslosigkeit? Schön, Arbeitslosigkeit war nicht in Ordnung. Vielleicht waren alle Fotos von der Wirklichkeit nicht in Ordnung. Falsch. Alle Sätze über die Wirklichkeit falsch. Es passierte dabei etwas mit der Wirklichkeit, mit den Gesichtern der Arbeitslosen, mit dem falschen Auge, dem Verdrehten, das die Bilder aufnahm, mit den bösen, verdrehenden Beschreibungswörtern, die etwas herstellten, wie sie damit etwas verschlimmerten und auch verbesserten, nebenbei andeuteten, ob und wie noch Geschäfte zu machen seien in jener Wirklichkeit. Oder wenn Leute keine Geschäfte in jener Wirklichkeit zu machen hätten, ihre Nerven zu beschäftigen mit rasanten Einübungen in einen Tod, mit dem sie persönlich nichts zu schaffen haben. Er hasste die eigenen Berichte, ohne bisher mit dem Hass in sich zu dringen. Er hasste sie besonders, wenn sie fertig waren und gedruckt. Dann sah er sich selbst in den Sätzen sitzen und feixen, obszöne zweideutige Winke geben, sich hindurchwagen und lügen durch ein Lügengewebe, sich hindurchschlagen und hindurchbehaupten, schwören, etwas gesehen zu haben, jenen Tod, jene Wunde, er, ein Einzelner, mitgestorben zu sein, hineingestarrt zu haben in die Gefahr, in den unverständlichen Abgrund. Wieder lauter erklärende und klarmachende Sätze, Mischungen, da stand es, wie er turnte, wo war das Wichtige? Und wie er das Wichtige hasste, wie er es hasste, den Tod, der so etwas wie eine Vergesslichkeit war, hinüberzuretten in ein Weiterleben, das ein Weiterlesen war, ein Kannibalismus, ein Dabeisein ohne Dasein. Abgeschmackt. Er ging ins Bad, rasierte sich, ging dann direkt im lose wehenden Hemd auf den Gang hinaus und klopfte an Hoffmanns Tür. Die Tür war nicht abgeschlossen. Hoffmann lag auf dem Bett, die Beine in den Stiefeln gespreizt auf dem Fußende. Laschen, er hätte sich beinahe auf die Lippen gebissen, erzählte ihm von den Menschenknochen am Strand. Hoffmann sagte, das lohnt sich nicht, das Bild sehe ich nicht. Nichts für die Optik. Das kann ja nur so tot sein, wie die Knochen tot sind. Laschen schlug vor, heute Abend so dicht wie möglich an Quarantina heranzukommen. Hoffmann betrachtete seine Hände. Die Autos, zusammengestaucht, brannten, als hätten sie immer schon gebrannt. Laschen rief Hoffmann etwas zu. Ich glaube, die zielen gar nicht. Die schießen nur. Das war dumm. Und es hörte sich auch dumm an. Aber was war hier nicht dumm? Sich zu Wort zu melden war fehl am Platz. Hier war keine Stimme mehr, nur noch Lärm. Der Schutt war aus den Löchern der Fassaden wie Lava herausgequollen. Es war so. In den Bildern, die ihnen davor schwebten, hatte es seine Ruhe. Und hatte es auch seinen Lärm. Auf der Place Ria del Sol stand ein qualmender Autobus mit herausgeborstenen oder vom Feuer blind gewordenen Scheiben. Verkohlte Gardinchen bewegten sich steif im Wind. Über dem Hafen stand eine sich verdickende Rauchsäule, die in einer noch höheren Luftschicht abknickte und in östlicher Richtung in die Berge hineintrieb. Hinter ihnen, in Richtung des leicht ansteigenden Zockergelblatt, um die Gärten und ockerfarbenen Häuser herum, schien sich eine tiefe Ruhe gehalten zu haben. Auf der Rue Emir Bashir war aus Schrott und Trümmern eine Straßensperre errichtet. Kleine Rauchwolken gingen ab vom steil aufgerichteten Rohr eines Granatwerfers. Ein Panzer stand schief in ein Gebäude hineingedrängt, festgefahren und hatte eine Ladenfront eingedrückt. Einen kleinen Mann in grauem Kaftan sahen sie mit ausgebreiteten Armen vor dem Haus stehen und klagen. Es war ein Foto schon bevor Hoffmann die Kamera hob. Drei Jugendliche sahen sie durch das Sperrfeuer rennen in die nächste Ruine hinein. Einer stolperte und stürzte auf den Treppenstufen und wurde von den anderen vollständig hereingezogen. Durch die Fensteröffnung neben dem Eingang sah man, wie sie ihn aufrichteten. Es ging also auch immer wieder etwas gut. Laschen erschien das alles als ein wichtigtuerisches Kriegsspiel, über das er schreiben sollte, damit es sich in der Reportage als Wirklichkeit entpuppte. Sie kamen langsam und vorsichtig voran, fingen aber in der abschüssigen Rue Riad el Sol, wo über ihnen die Detonationen nur einen knisternden Widerhall fanden, zu rennen an, Hoffmann als Erster, und sie bogen rechts ein zur Place Étoile, die verödet im Dunkel lag, umgeben von rohen Gebäuderesten, leeren Masken. Die Sandsäcke waren zerfetzt und herumgestreut, wie der Sand. Die große Moschee war schwarz und zerschossen. Daneben die mit Gewalt geöffnete Ansicht eines Saales mit Wand- und Deckenfresken, in die das Licht von Stichflammen hineinschoss. Es waren auch wieder einzelne Schüsse aus dem Lärm herauszuhören. Sie achteten darauf, gedeckt zu sein, obwohl die Richtung der Geschosse nicht zu erkennen war. Die Granaten erfüllten die Luft mit Zirren und auch einem trägen, flappenden Geräusch, wie auslaufende Propeller. Als im gegenüberliegenden Haus eine Granate einschlug, Mörtel und Steine herumflogen, traten sie beide nur einen Schritt zur Seite. Vom Himmel herab schwebten schwarze Flocken. Manche Geschosse mussten nach der Wahrscheinlichkeit und der Spielregel tödlich sein. Im Dezember hatte er Fotos von getöteten Kindern gesehen, neben den Fotos, die sie noch lebend zeigten. Nicht die Unschuld in ihren Gesichtern. Es war keine Unschuld. Es gab keine solche. Hatte ihn gepackt und Gefühle und Gedanken zu einem Brei zusammengemischt. Nein, es war vielmehr die Ahnungslosigkeit gewesen. Die Verständnislosigkeit in ihren Gesichtern, das Nicht-Glauben-Können aus der Unsterblichkeit so bald und sogleich herausgerissen zu werden. Hoffmann bot ihm eine Zigarette an, gab ihm auch Feuer und Laschen dankte mit einem Blick. Hoffmann sah nicht erregt aus, eher zuverlässig, fest, eine Existenz ohne Nebengedanken. Mit der Hand deckte er die Zigarettenglut ab und Laschen machte es ihm nach. Hoffmann rieb mit dem Daumen sein Kinn. Wie lange würden sie brauchen, das Gehör, den ganzen Körper an den Lärm zu gewöhnen? Hörten sie nicht schon jetzt eigenartige Geräusche aus dem Getöse heraus? Hoffmann zerrieb mit dem Schuh den Zigarettenstummel und machte ein paar Aufnahmen der vom Licht umflackerten Moschee. Hoffmann sollte fotografieren, wenn auch Laschen nie genau wusste, was Hoffmann da im Sucher hatte. Hoffmann hatte keine Angst. Und auch er hatte keine Angst. Wäre Hoffmann ängstlich, würden die Bilder ängstlich sein. Es sollten aber nicht ängstliche Bilder sein, sondern solche zum Kopfschütteln und besseren Bescheid wissen. Dreckige Bilder in sauberen Zimmern anzusehen. Weiter in Richtung der Saint-Georges-Bucht wurden sie getrennt. Plötzlich hatten sie mitten im MG-Feuer gelegen, hinter niedrigen Mauerstümpfen und sich kaum zu rühren gewagt. Sie konnten auch nicht mehr zurück, weil hinter ihnen von den Dächern heruntergeschossen wurde. Laschen hielt sich für das Ziel aller, den Mund gegen einen Stein gequetscht. Es prasselte um sie herum. Immer wenn er meinte, die Schüsse klängen jetzt wieder entfernter, waren sie wieder ganz nah. Er hatte jetzt Angst. Der Körper war leicht vor Angst, lastete gar nicht. In einem Moment, sie hatten sich mit einem Blick verständigt, rannten sie los, fast in entgegengesetzte Richtungen, was nicht mehr zu ändern war. Er lief leicht, gewichtslos und mitten in dem Angstgefühl war doch ein Klumpen hochmütiger Unverletzbarkeit. Fliegend rannte er, in einen Bereich hinein noch größerer Zuversicht, blickte sich nur einmal noch nach Hoffmann um, der aber nicht mehr zu sehen war. Wie langsam automatische Gewehre schießen, wie weit auseinander die einzelnen Schüsse lagen, diese simple Perforation, deren Rhythmus er meinte, leicht ausweichen zu können. Aber die Zustände im Laufen waren wechselhaft, wichen sich aus. Vor sich sah er einen Stapel leerer Fässer. Wieso leerer Fässer? Und wieso konnte er so langsam denken in schnellem Lauf? Hinter den Fässern warf er sich hin. Es gab keine andere Deckung und er hoffte dann, hinter den Fässern zu liegen. Neben sich sah er mit offenen Augen, die er nicht so schnell schließen konnte, wie er wollte, eine Granate einschlagen. Splitter fetzten auch in die Fässer hinein. Das Gehör war offenbar weg, abgeschaltet. Der Lärm war dann ein weicher, beinahe wohltuender Lärm. Eher ein Rauschen, in das ein paar Schritte näher der nächste Einschlag hineinging. Plötzlich dachte er, in den Fässern könne Benzin sein. Er rannte weg, schreiend, hörte sich aber nicht schreien, fühlte es nur als eine stumme, verkapselte Lust zu schreien und es strengte auch nicht an. Er rannte, ohne Schwierigkeiten konnte er das Tempo halten. An dem Rennen schien er selbst nicht mehr beteiligt zu sein, aber er hörte in dem Rauschen doch die eigenen Schritte. Neben sich sah er immer neue Einschläge, die jetzt jedoch immer den gleichen Abstand zu ihm hielten. Ihm war, als flöge Dreck in sein Ohr und stecke darin fest als Verschluss. Er konnte weder langsamer noch schneller werden. Er war ganz in seinem Tempo. Jetzt war es schon Traum. Ebenso unaufhaltsam. Wenn er jetzt getroffen würde, dann nur im Traum. Er sah die Granate sich langsam in den Boden wühlen und die Erde in Wellen auseinanderschieben und hoch auswerfen. Auf einem Balkon stand ein Mann, der ihm zurief. Ein vornehmes, altes Gesicht, grau und gewiss. Er erinnerte sich, es schon einmal gesehen zu haben. Er geriet in ein tiefes, unentrinnbares Grübeln, wann und wo das gewesen war. Im Bad wusch er sich, versuchte auch mit Seife und heißem Wasser den Ölfleck zu entfernen, machte viele Dinge hintereinander weg automatisch. Der Kamm blieb im Haar hängen, es war stumpf von Rauch und Staub, also duschte er noch und spülte lange das Haar. Auf dem Bett liegend las er in der Herald Tribune, konnte sich aber nicht beruhigen damit. Im Kopf wie im Zimmer ging das Getöse auf andere Art weiter. Es war alles so lose, so unverbunden das, was er dachte, als ob auch die Dinge keine Beziehung mehr hätten zueinander. Alles blieb unpassend, ohne erleichternde Übergänge vom einen zum anderen. Jede Vorstellung, jeder Versuch, in Gedanken eine Ordnung wiederherzustellen, brach von sich aus ab. Was sollte er schreiben? Notieren? Was er erlebt hatte? Die Angst? Das Gefühl der Unverwundbarkeit? Das eigene Blutgedränge unter dem Gedränge des Schalls der durchschossenen Luft? Das konnte er nicht schreiben. Das war Erfahrung, die in ihm stecken bleiben musste. Wahnwitzig wurden die Einbildungen. Das ganze Kriegstreiben, die vielen Infektionen, persönlichen Kriegsherde, Angst- und Hasseuphorien ballten sich zusammen zum Ruhm der Vernichtung. Zur herrlichen Ausrottung von Bewegung, für ein Publikum, das raste und mitgerissen wurde, dass sie Menschenliebe oder auch nur das Gewährenlassen satt hatte nach einer verfluchten langen Zeit, dass den Gott auch endlich säubern wollte von den vielen ihm angepappten Ebenbildern, Erde und Luft auch befreien wollte von sich selbst. Abgeschmackt, fantastisch. Aber er glaubte doch, heute keinem Menschen mehr ohne Ekel ins Gesicht sehen zu können. Verdrossen dachte er auch an Ariane, ein Gedanke, den er dann ängstlich schnell auf morgen verschob. Und die eigene Dickleibigkeit, sauber gewaschen, das Übergewicht, der ausgebreitete, sich ausdehnende, anspruchsvolle Wanst. Jede Stelle daran war gut genährt, prall und drall, gut bezahlt wurde jedes Kilo Fleisch, die Knochen, das Gewebe, das Blut, die Nerven, das Gehirn, alles, was er an Wörtern für alles hatte. Er nahm saubere Unterwäsche, Hemd und Socken aus dem Schrank. Ein Schauer ging ihm über die Schultern. Den Hintern fühlte er feist und glatt in den Händen. Er erinnerte sich, wie er vor Jahren in einem Nachtzug unterwegs gewesen war und in seinem Schlafwagenabteil die Unterhose gewechselt hatte, im Licht der Leselampe und der blauen Notbeleuchtung. Er hatte ein langes Leinenhemd getragen, unter dem er nackt war. Er fühlte sich noch deutlich herumhüpfen in der fremden Enge mit den prallen Backen und Schenkeln eines riesenhaft aufgeblähten Kindes. Und das uralte Schamgefühl schwoll wieder an. Er wollte gern mit Ariane zusammen sein, fürchtete dieses Zusammensein aber auch. Verpflichtungen wollte er nicht anlegen, auch keine Verpflichtungsgefühle. Das Gefühl fürchtete er noch stärker als die Verpflichtung selbst. Er neigte dazu, niemanden, an dem er sich erst einmal gehalten hatte, wieder loszulassen. Er ließ alle wieder los. Und dann sollte es wenigstens keine Erinnerung geben, nichts mehr zu bedenken sein. Die Bedenken, das Denken isolierten ihn. Er würde erneut einen Brief an Greta schreiben und sich dabei als Schurke fühlen. Gleichgültig, beliebig. Als ein Schurke aus Gleichgültigkeit. Greta sollte sich, wenn sie seine Briefe las, an ihre Gemeinsamkeiten erinnert fühlen. Sie hatte ihn seit Jahren immerfort verlassen. Wenn sie wusste, dass seine Heimkehr bevorstand, verreiste sie. Dann war er zu Hause von ihr verlassen bei Verena und den Kindern, zog sich aber zurück und lebte sein Hotel, sein Auslandsleben weiter. Wenn er allein ging auf dem Deich, sappelte er manchmal vor sich hin und wusste es. Am anderen Ufer lagen die dünnen, hellen Sandbuchten, weiter zurück die Staatsgrenze aus Betonpfählen und Draht. Ein halbes Jahr nach dem Abitur hatte er sich die Pulsadern aufgeschnitten. Er betrachtete die Narben und dachte ohne besondere Einfühlung daran zurück. Es waren nur zwei kleine dünne Narben, übereinander am linken Handgelenk. Rechts war es nur eine. Die Erinnerung betraf ihn nicht mehr. Sein Vater hatte später nur in Andeutungen davon gesprochen, auch später noch, als er in Kalifornien studierte und den Sommer über in Hamburg war. Greta hatte sich die Narben einmal, auch das lag lange zurück, unter bedrücktem Schweigen angesehen. Er erzählte es ihr daraufhin lachend, aber ebenfalls nur in Andeutungen. Mit einer hochfahrenden Heiterkeit beantwortete er die Fragen von Freunden, was und wie viel ihm die Gräueltaten an den Schauplätzen ausmachten. Dass ihn nur zwei Ereignisse in seinem Leben wirklich erschüttert hätten, das Abitur und der Einmarsch der Volksarmeen in Prag. Das Abitur hatte er aber glänzend bestanden, über Prag seine erste größere Reportage gemacht. Die Schnitte waren vor nahezu 20 Jahren genäht worden und rasch verheilt. Der Herausgeber und die Chefredakteure bedachten ihn gern mit den heikleren Aufträgen. Er machte seine Arbeit gut, nicht schlechter, seit ihm davor grauste. Offenbar wollte man in Hamburg ihm nichts anmerken. Sie brauchten ihn, hielten ihn nicht für austauschbar oder entbehrlich, doch er selbst fühlte sich längst ausgetauscht. Wie ihn die Art seiner Missionen anekelte, so konnte er doch auch in anderen Situationen spielend gute Begründungen für seinen Einsatz finden, sich selbst darin folgend und, wie immer, einen noch heißen Artikel abliefern. Manchmal meinte er auch, dieser Zwiespalt, dieses Selbstzerwürfnis sei die in Kauf zu nehmende Anfechtung, die zum Berufsbild gehöre, müsse in Stil umgesetzt werden. Und er hatte dann Lust, in Momenten konzentriertester Allgemeinheit von sich selbst zu reden, zu schreiben. Das aber würde eine unakzeptable Beimischung sein. Gestorben. Nicht, dass nicht Meinung erwünscht wäre, aber sie muss erstmal eine blanke Oberfläche geworden sein. Dann darf sie sich äußern, blasend und spuckend in eigener Sache, die längst eine Sache aller ist, entschärft und stillgelegt. Kein Mangel mehr. Eine große Schmerzunempfindlichkeit breitet sich aus. Er selbst kannte ja Schmerz auch nicht mehr, an dessen Stelle vielleicht eine betäubte und deshalb unbegrenzte Fähigkeit getreten war, Erlebnisse aufzunehmen, zu speichern, wiederzugeben. Musste er nicht dankbar sein, dass er gestern Angst gehabt hatte? Originalangst? Oder hatten die Erlebnisse wieder nur an den lagernden alten Ängsten gerüttelt? Im Mund hatte er den scharfen, lang sich streckenden Metallgeschmack. Greta konnte er sich nur zu Füßen werfen und warten, ob sie ihn annahm oder zurückstieß. Ariane hatte er gestern nicht mehr sehen wollen. Vielleicht konnte er heute, ohne Licht, lange mit ihr sprechen, weil sie nur wenig von ihm wusste. Vielleicht würde sie ihn ertragen, wie er war, nur weil er für sie noch nichts anderes gewesen war. Sie mochte herausfinden, gegen was alles er sich wehrte, wenn er sich überhaupt wehrte. Er war wieder ins Bad gegangen, um sich im Spiegel anzusehen. Das war nicht merkwürdig. Er hörte das Telefon klingeln und nahm sich zusammen, indem er sich mit einem Ruck vom Spiegel abwandte. Ariane war am Telefon und fragte, ob er heute Abend frei sei. Sie habe ein Abendessen vorbereitet. Er hörte ihrer Stimme zu und musste sie bitten, das zu wiederholen, wobei er sich vor Verlegenheit versprach. Das Schiebefenster war neben seiner Schulter einen Spalt breit geöffnet. Ein ungefährer Pflanzen- und Kräuterduft wehte herein. Von durchsichtigem Dunkel war der Himmel. Und er war sicher, dass dies ein solcher Moment war, den er fürchten musste, wegen seiner Klarheit und Bestimmtheit. Am Grund des Raumes, in den er tief hineinsah, wo er spielend mit seinem Mutwillen etwas anrichtete, hockten die alten Männer von früher, die ihm sein Leben weissagten. Brach eine Eisschicht, sodass Wasser ein abgeschürftes Knie umschwoll, Häuser auseinanderflossen, es flirrte und stäubte. Am Bahndamm fand er eine tote Katze mit herausgerissenem Gedärm. Ihr aufmerksames Gesicht dachte noch, Gärten brachen klirrend ein, das Licht auf den Schulheften am Sonntagnachmittag. Ihm wurde schlecht von dem Licht und er torkelte betrunken in die Arme von jemandem, der ihm den Kopf hielt. Ariane lud ihn zum Abendessen ein. schickte ihm eine neue Vorbestimmung entgegen. Über dem Handgelenk glänzten die Narben geringfügig. Früher hatte er auch vor sich selbst das Wort Selbstmordversuch peinlich vermieden. Zu viel Klägliches, vielleicht vorsätzliches Misslingen lag darin. Ariane wartete auf seine Antwort. Er entschuldigte sich. Wofür entschuldigst du dich? Er sagte, ich glaube, ich bekomme eine Grippe. Sie sagte, dann solle er erst recht kommen. Lass uns zusammen essen. Ich habe solche Lust darauf. Und du kannst dich ja hinlegen. Ja, sagte er, und ob er etwas zu trinken mitbringen solle. Es ist alles da, sagte sie. Als er auflegte, murmelte er schon wieder Entschuldigungen vor sich hin. Die Bedeutung dieser weissagenden Bilder von vorhin, der geweissagten Vergangenheit, wie sie hier unangenehm mit am Tisch saß, versammelt in diesem Fleisch, konnte er, obwohl er sich anstrengte, nicht finden. Wie komisch, dass er mit ihr schlafen, sich langsam an ihr ausstrecken wollte. Die Vorstellung davon war da, so aufgehoben, so angenommen zu werden. Aber bitten konnte er sie darum nicht mehr. Das Selbstmitleid, mit dem er sich manchmal für doch erträgliche Verlassenheit entschädigte, konnte rasch in Selbstverachtung umschlagen. Das war geübt worden. Erst das verschaffte ihm die Pein zur vollen Zufriedenheit, wie herumgewirbelt zu werden von einem größeren Ereignis, sich nicht mehr zurechtzufinden. Und jetzt hätte er in schöner Gleichgültigkeit den ganzen Abend mit sich allein auf dem Zimmer verbringen können. Wo war die Angst? Beinahe lohnte es sich nicht mehr, Atembeschwerden zu haben oder Angst. Es war auch nicht wichtig, zu ihr ins Bett zu kriechen, warm an ihr zu liegen, als ein kleiner. Eine andere Vorstellung, dass die äußeren Bewegungen als System, das Zeitgeschehen, wie er es höhnisch nannte, ihn in seinem bloßen Dasein lächerlich machten, als ein Mensch überflüssig. Dafür wäre nur noch zu registrieren, was geschah, ohne persönliche Reflexe. Er, nichts weiter als ein Augenobjektiv. Das wäre eine Entspannung und Erlösung, die komplizierte Mechanik der inneren Vorgänge ausgelöscht. So stellte er sich den Berichterstatter vor. Alles Geschehen wäre ein Äußeres, ein nur das Außen betreffendes. Alles geschehe ohne dieses Ich, das sich mümmelig ein wärmesuchendes Tier an Ariane drängte oder sich zappelnd in den eigenen Spiegelungen verfing. Er nahm den Mantel, schloss leise die Tür ab und ging schnell über den Gang zum Lift. In der Halle winkte aus einem Sessel heraus dieser Mann, Rudnick. Er winkte zurück, aber es war zu spät, durch die offene Tür hinauszustürmen in Eile. Denn Rudnick trat ihm bereits entgegen und streckte ihm die Hand hin. Wie es ihm seit vorgestern Abend ergangen sei, fragte Rudnick. Sein Interesse schien aus reiner Höflichkeit zu bestehen. Gut, sagte Laschen. Ich muss mich umsehen, um auch nur etwas von dem, was hier geschieht, zu begreifen. Sie haben Termine? Laschen nickte und schaute zur Tür hinüber. Ich will Sie nicht aufhalten. Aber zu einem Aperitif hätte er doch wohl Zeit. Laschen gab nach. Er hätte jetzt den Willen, sich zu entschuldigen und einfach hinauszugehen, nicht aufgebracht. Rudnick ging voraus in die Bar und schlug vor, einen Pernod zu trinken. Laschen war einverstanden. In der Bar bediente der Ober, den er aus dem Phönizier wiedererkannt hatte. Er nickte Laschen flüchtig zu. Lassen Sie mich raten. Sie sind Journalist. Und Sie? Hier hat sich vor 5 Jahren mein Leben zugespitzt. Ich war Pilot bei der Lufthansa und hatte hier in Beirut einen Herzinfarkt. 3 Wochen habe ich in der amerikanischen Klinik gelegen. Dann haben sie mich nach Deutschland geflogen. 6 Wochen Schwarzwald, das Übliche. Dann vorzeitige Pensionierung. Nun kann ich durch die Weltgeschichte fliegen, für wenig Geld. Rudnick machte nach jedem Satz eine Pause, um die Wirkung auf Laschen zu beobachten. Ich bin gern da, wo etwas passiert. Das hält mich jung. Ich sollte besser sagen, am Leben, wenn Sie verstehen. Und wenn ich 70 würde, ruhig auf meinem Platz sitzen könnte ich nicht. Ja, sagte Laschen, nur weil ihm die Pause unangenehm war. Ich habe hier Freunde, alte Freunde. Und für meine Araber habe ich etwas übrig, kann ich Ihnen sagen. Ich lese auch viel, vor allem Biografien und Autobiografien. Sagen Sie mal, arbeiten Sie für das Fernsehen? Ach so. Presse. Und Sie kennen sich aus im Orient? Laschen sagte, er sei bisher nur im Libanon und einmal in Ägypten gewesen. Gut, gut. Ägypten ist doch großartig. Ein Saustall, eine Brutstätte aller Krankheitserreger, die Sie sich vorstellen können. Aber eine alte Kultur. Natürlich wissen Sie Bescheid. In Ägypten habe ich mir im vorigen Jahr etwas nebenbei verdienen können. Ich wurde angeheuert von einem Manager, einem deutschen Industriellen. Ich glaube, ich konnte ihm ein wenig von Nutzen sein, bitte sehr. Ja, hier, dieses Durcheinander. Ich verstehe Sie schon, das ist verwirrend. Auf den ersten Blick heikel, wie man sehen kann. Aber wenn man sich auskennt, ja, dann kann man hier wie in Friedenszeiten leben. Druck erzeugt Gegendruck. Was meinen Sie wohl? Ich kenne die Wege alle. Und eins kann ich Ihnen sagen, die Christen sind tüchtige Leute. Wer hätte denn was gegen Tüchtigkeit? Und hier, die Muselmanen sind lauter Dilettanten, militärisch unausgebildet, Stümper. Wenn ich mich darüber aufregen sollte, wäre ich rasch ein toter Mann. Ich sehe mir die Fehler an. Ich will ruhig bleiben und ich bleibe ruhig. Im Hafenviertel habe ich 2 tote Kinder gesehen. Kinder, ich bitte Sie. Mich interessiert aber der Krieg, obwohl ich ein eingefleischter Zivilist geworden bin. Laschen stellte nur kurze Fragen. Er hatte es eilig. Rudnick flüsterte nur noch. Er hatte sich dicht zu ihm herübergebeugt. Sie können von mir so manches erfahren, aber nicht hier. Wenn Sie mich mal auf meinem Zimmer besuchen wollen, bitte sehr. Laschen sagte, ihn interessiere Waffenschmuggel. Er rieb mit dem Daumen über den Rand des Glases. Sind Sie etwa hier, um über Waffenschmuggel zu schreiben? Nein, sagte Laschen. Es ist eine Idee, die mir heute gekommen ist. Es interessiert mich. Schmuggel dürfte das falsche Wort sein, sagte Rudnick und sah ihn mit höflicher Belustigung an. Sehen Sie, man nennt doch einen normalen Warenhandel nicht Schmuggel. Und was meinen Sie? Können souveräne Staaten schmuggeln, Schmuggler sein? Sicher, es werden Kontaktmänner, Strohmänner eingesetzt. Es werden auch Gesetze umgangen, Ein- und Ausfuhrbestimmungen großzügig ausgelegt. Es geschieht halboffiziell. Aber Sie könnten kaum den Nachweis führen, das wissen Sie doch, als Journalist, der Sie doch sind, als durchaus nicht ahnungsloser Mensch, der obendrein Journalist ist. Ich möchte nichts beweisen. Nicht beweisen, dass es so ist, wie ich es mir gedacht habe. Ich will nur die Geschichte. An der Geschichte bin ich interessiert. Wer ist der Kapitän? Wie viel weiß die Mannschaft? Wer ist persönlich interessiert? Und ist er am Geld interessiert oder mehr daran, dass die Ware in die richtigen Hände kommt? Leute in Juni könnten Ihnen weiterhelfen. Ob Sie es tun, kann ich nicht sagen. Ich kann die Leute in Juni nicht hintergehen. Das werden Sie verstehen. Aber denken Sie daran. Araber sind eitel. Also schmeicheln Sie ihn. Sagen Sie, Sie seien objektiv. Das verstehen Sie schon richtig. Sprechen Sie sie auf Französisch an, wie Sie Franzosen ansprechen würden. Nicht als Araber. Allenfalls als Phönizier, denn sie behaupten, Phönizier zu sein, obwohl sie Araber sind, Araber geblieben sind. Ihr Christentum ist ein sehr profanes Instrument. Das Kruzifix gerade hart genug, den Palästinensern damit den Schädel einzuschlagen und unter den Muslims gleich mit aufzuräumen. Tüchtige moderne Leute, bitte sehr. Jeder hat eine eigene Meinung. Ich meine tüchtige moderne Leute. Ich ergreife ja nicht Partei, nicht als Ausländer. Ich beobachte nur, verstehen Sie? Druck und Gegendruck. Ich rege mich nicht auf. Laschen wollte zahlen, war schon vom Hocker aufgestanden. Aber Rudnick sagte, ich bitte Sie. Und legte ihm eine Hand auf den Arm. Ich muss mich beeilen. Ja, sagte Rudnick. Wer ist schon zum Vergnügen hier wie ich? Reden wir ein andermal weiter. Er blieb über Nacht bei Ariane. Nach Mitternacht wäre es nicht schwierig gewesen, zum Hotel zurückzukehren. Aber Ariane hatte ihn gebeten zu bleiben. Es kam ihm so vor, als sei er auf einem trostlosen, durch schwieriges Gelände führenden Umweg bei ihr angekommen. Das Haus lag in einem großen Garten an einer Seitenstraße der Rue Abdelkader. Eine Außentreppe aus rötlichem Sandstein führte hinauf zur Eingangstür. Das Geländer war unterbrochen von kapitellartigen Sockeln, auf denen in Kübeln Palmen standen. Die Fenster im Parterre waren schmiedeeisern vergittert. Laschen mochte das Haus. Ein paar Jahre lang hatte Ariane hier mit ihrem Mann gewohnt. Für Laschen war es erstaunlich, dass er es nun war, der sie anschaute. Dass er blieb, um mit ihr die Nacht zu verbringen, musste er sich einreden, um es glauben zu können. Sie hörten keine Schüsse, spürten nur von Zeit zu Zeit ein Vibrieren unter den Sohlen. Als sie ihm die Tür geöffnet hatte, war er auf der Matte stehen geblieben, bis sie ihn hastig anfasste und hereinzog. Sie hatte ihn, der ein deutliches Ziel abgegeben hätte, zuerst hereingezogen, die Tür abgeschlossen und ihm dann einen Kuss gegeben, den er unbeweglich wie eine Ehrung empfing und jetzt noch immer genau zu fühlen meinte, als sei er damit zum ersten Mal als er selber bezeichnet worden. Auch ein Nebengefühl blieb, dass er widerwillig beachtete, eingenommen worden zu sein, in einem Moment der Unachtsamkeit. Eine Weile lang sprachen sie nicht. Er dachte an das, was sie hätten sprechen können. Es war ein Durcheinander. Und was ihm mit Ariane geschah, war nicht verständlich. Ein anderes Durcheinander. Nein, sagte sie, er könne ihr nicht in der Küche helfen. Er fragte, stört es dich, wenn ich dir so nachlaufe wie ein Hund und in der Wohnung herumlungere? Nein, sagte sie. Es macht mir Spaß. Er dachte lauter falsche Gedanken. Jedenfalls Gedanken vom Rande, die lose und beliebig vom Rande des Denkens genommen waren. Gab es falsche Gedanken oder nur unverständliche? Verständlich war vielleicht nur das Umsetzbare in die Tat. Aber ihm wurde ja bald nichts mehr verständlich, auch nicht langsam. Er glaubte, all seine Mühe bestünde darin, sich das, was verständlich gewesen war, verständlich zu erhalten. Es ging nicht mehr darum, nach und nach immer mehr zu verstehen. Während sie aßen, wurden sie erschüttert von einer Detonation in der Nähe, wahrscheinlich im Garten. Durch die Vorhänge war ein hinaufstürzender Feuerstoß zu sehen, der langsam niedersank. Sie standen langsam auf und gingen ans Fenster, als ob sie sich gegenseitig vor einer Panik bewahren wollten. Im Garten war nur undeutlich glänzend Vegetation zu erkennen. Auf den Rasen fiel schwach das Licht. Sie öffnete das Fenster und da hörten sie heulende und schreiende Stimmen vom Hochhaus her, während sich an dessen schwach gegen den Himmel abgezeichneter Silhouette nichts änderte. Gleich darauf mehrere Einschläge nacheinander. Sie gingen vom Fenster weg, taub für eine Weile, sodass auch die Stimmen weg waren. Hoffentlich kommt es nicht noch näher. Laschen lächelte. Den Wunsch hatte er auch. Schüsse, die sie nicht wenigstens hörten, richteten nichts an, waren nicht einmal abgegeben worden. Das war wichtig, wenn man ruhig essen und zusammenbleiben wollte. Es machte ihm das Gefühl, so etwas wie die Moral verloren zu haben, einen unbändigen Spaß, einen vieldeutigen. Es ging ihm richtig gut, weil er meinte, sich hier endlich nicht mehr verstellen zu müssen. Er konnte hier ungeniert jeden Gewissenskrampf, jede Empörung, jedes fremdgängerische Mitleid beiseite schieben. Das Engagierte, wie es in Lehrgängen auf- und wieder abgebaut wurde, verachten. Erfahrungen machen ohne Erfahrungen, Gefühle behaupten, Verantwortung behaupten, fade Pflicht, fade Kulturleistung, abgeschmackt. Und er war nichts Besseres. Er war Schlechteres. Er kopierte Erfahrung. Er fälschte drauf los. Als er sich eine Zigarette anzündete, bekam er einen Hustenanfall. Sofort dachte er, er hätte sich an den Gedanken verschluckt. Der Anfall steigerte sich so sehr, dass sie händeringend vor ihm stand, als er sie durch die Tränen wieder sehen konnte. Eigentlich wollte ich dich etwas fragen. Frag mich nur. Rasch. Ich wollte dich fragen, wie er gewesen ist. Dein Mann. Er war sehr lieb und hat sich sehr bemüht. Einmal hatte er eine Freundin. Er wusste, dass ich es wusste. Er weiß sich schuldig. Manchmal habe ich geglaubt, er meinte es auch mir schuldig zu sein. Mir hat er immer sehr heftig, doch ohne mir weh zu tun, misstraut. Es hat ja keinen Sinn mehr, noch darüber zu reden. Wieso interessiert es dich? Wir hatten ein paar wirklich schöne Jahre. Danach wollten wir das Kind haben. Es war die Hauptsache. Nicht irgendeines. Da waren wir beide ganz sicher. Es würde das Kind sein. Und warum willst du es immer noch? Jetzt, wo du allein bist? Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Vielleicht will ich es nur noch deshalb, um nicht mehr allein zu sein. Nein, das stimmt nicht. Es ist keine fixe Idee, wenn ich sage, dass das Kind auch nicht mehr allein sein will. Es gibt nämlich das Kind immer noch, obwohl ich mir nicht einmal vorstelle, wie es aussieht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist so eine unbestimmte und doch wieder ganz bestimmte Liebe zu dem Kind. Er half ihr, das Geschirr zusammenzuräumen und in die Küche zu tragen. Der Boden bebte und die Luft bebte nach näheren, unmissverständlich näheren Einschlägen. Sie waren beide stehen geblieben und sahen sich ohne Aufregung in die Augen. Ruhig, wie Laschen verwundert feststellte. Sie hatte überall das Licht ausgeschaltet, nur zwei Kerzen brannten auf dem Kaminsims. Der Kaffee duftete und sie schenkte Cognac ein. Sie sagte, sie habe ihn vorhin schon danach gefragt, ob er nicht lieber mit ihr in den Keller des Hochhauses gehen wolle. Sie habe bemerkt, dass die Leute alle ihre Wohnungen verließen. Sie sagte, ich bleibe lieber hier. Aber du solltest das entscheiden. Nein, sagte er, ich will nichts entscheiden. Lass uns einfach hier bleiben. Das brauchen wir doch wohl nicht zu entscheiden. Wir können immer noch hinübergehen, wenn es schlimmer wird. Nach Kaffee und Cognac tranken sie wieder Wein, wurden von einem Eifer, einer Dreistigkeit ergriffen, die sich steigerte, wenn wieder eine Detonation alles vibrieren ließ. Ariane sagte, sie habe in den letzten Monaten wohl ein Dutzend Scheiben erneuern lassen. Laschen schaute sie lange an, unweigerlich. Und jede Sekunde, die sie zusammen waren, war erfüllt von dieser Unweigerlichkeit. Er wollte auch wissen, ob er alles ruhig geschehen lassen konnte. Es war schon 10 Uhr vorbei. Sie saßen dicht nebeneinander auf dem Sofa. Er meinte, sie nicht anfassen zu sollen, gerade weil es ihn so danach drängte. Sie legte eine Hand auf seine Schulter. Und er erzählte ihr, ohne etwas anderes damit sagen zu wollen, was er gestern Nachmittag erlebt hatte. Er erzählte auch von Rudnick. Als von einem Ungeheuer, von einem Deutschen, als von einem im Grunde ungeheuerlichen Menschen, der hier zwielichtige Beziehungen unterhielt und, den Eindruck empfinde er ganz stark, auf eine Stunde, auf seine Stunde warte. Sie fragte ihn nach Greta, seiner Frau. Du brauchst mir nicht zu antworten. Ja, sagte er, das ist schwierig. Er wollte ein bisschen verstimmt aussehen, mehr nicht. Aber was bei ihm herauskam, war nur eine etwas unwillige Heiterkeit. Du brauchst mir wirklich nicht zu antworten. Warum denn nicht? Was willst du wissen? Wie sie aussieht? Was sie macht? Ach nein. Frag genauer. Ich will dir auf alles antworten. Er hatte nichts dagegen, mit ihr über Greta zu sprechen. Aber dieser, wie er es schon im Voraus empfand, vertrauliche Beichtton, die Klage, er wollte es lieber nicht. Es war richtig, mit Ariane nicht darüber zu sprechen, mit ihr eine Weile voraussetzungslos beisammen zu sein, nicht gleich die ganze Geschichte, seine, mit einzuschließen. Gut, reden wir also doch nicht davon. Ich habe dir von meinen Kindern erzählt. Von ihr zu erzählen, ist mir unbequem. Auch ordinär meine ich, weil ich, wenn ich erzählen würde, doch nur ihr und mir auf die Schliche kommen müsste. Ich würde doch nur herumstelzen, herumstottern. So ein Sprechen, als griffe man die Wörter mit der Pinzette. So konnten sie nicht sitzen bleiben nebeneinander. Nicht noch länger weiterreden, um den Moment ängstlich aufzuschieben, in dem sie aufeinander zugehen, miteinander ins Bett gehen würden. Im Gespräch blieben sie aufmerksam und beflissen, wie zwei höfliche Spieler, die streng auf die Einhaltung der Regeln achten. Immer noch nicht und immer noch nicht bereit sein dazu, stattdessen weiter und weiter zu reden, alles wichtig zu machen, ernst zu nehmen im Reden, war eine ebenso unverständliche wie auf die Dauer unerträgliche Unentschiedenheit. Vielleicht wartete sie darauf, dass er sich endlich eingestand, etwas zu wollen. Und es wollte. Doch fühlte er tief, dass es jetzt falsch wäre, den Mutwillen entscheiden zu lassen. Ein Mutwille hätte es schon sein müssen. Stattdessen schlug er vor, noch wegzugehen, in eine Bar, wenn sie noch eine offene Bar fänden. Sie war sofort einverstanden. Wieder ein klarer, frischer Morgen, der Laschen an allgemeinen Neubeginn erinnerte, an das Gefühl davon, weil die Sonne schon wärmte und der Friede schimmerte. Ariane fuhr ihn zum Hotel zurück. Die Durchblicke in die Gärten, die erfüllt schienen von einem träufelnden biblischen Licht, waren wie Jauchzer. Ariane war ganz sanft. Von ihr ging der Friede aus. Und von ihm ging er aus. Selbst die Leute in den Trümmern, die Verlassenen, die Geschädigten und sofort Weitersuchenden, sahen doch so aus, als gingen sie ihrer normalen alltäglichen Beschäftigung nach. An einer Straßensperre wurden sie nur beiläufig kontrolliert. Vormittags war offenbar nichts ernst gemeint. Gegen dieses Licht hätte der Krieg nicht aufkommen können. Er war müde und fiebrig. Es war schön wie nach einem Sieg. Sie hatten nur wenig geschlafen, 2 Stunden höchstens, gegen Morgen, als es ruhig geworden war. Ariane hatte ihm nach dem Frühstück ein Röhrchen mit Chinintabletten gegeben, weil er Schweißausbrüche und Schüttelfrost hatte. Es störte jetzt nur der Gedanke, in ein paar Minuten vor dem Hotel auszusteigen, von ihr wegzumüssen. Er wäre gern mit ihr woanders gewesen, in Amman oder Damaskus. Die Gesichter in einem entgegenkommenden Auto, dem die Windschutzscheibe fehlte, waren deutlich zu erkennen wie die von Bekannten. Kreta war weit weg, umso undeutlicher. Die Kinder blass und verlegen auf dem Hof. Es war alles so schwer, beieinander zu halten in Gedanken. Alles floh einander, streute. Die Gleichgültigkeit wuchs an mit jedem Tag. Die Gleichzeitigkeit war nicht zu halten. Er war fassungslos, aber ganz ruhig. Bei Ariane hatten sie in der Nacht in ihrem Bett weitergetrunken. Die kleine Lampe hatte sie brennen lassen. Das Sirren, Heulen, die berstenden Detonationen waren oft ganz nah, dicht neben oder über ihnen gewesen. Ein aufputschendes, anstachelndes Gift, von dem das Blut, das ebenso gut hätte vergossen, verschüttet werden können, rauschte und pochte. Er war ins Reden gekommen, in dem Gefühl, endlich alles sagen zu können. Ihr heftig sagen zu können, wer sie sei, was sie ihm bedeute. Jetzt, nicht gestern, nicht morgen. Es war so wahr, so richtig. Er lag an ihr, sprach in sie hinein, alles auf einmal, lag in ihrem Atem und horchte. Sie hatte ihn gestreichelt. Vielleicht hatte sie zuerst gar nicht mit ihm schlafen wollen, war aber aus dem Bad gekommen im Bademantel, den sie über den Stuhl fallen ließ und hatte sich an ihn geschmiegt. So betasteten sie sich zum ersten Mal, obwohl sie sich schon, wie er meinte, lange Zeit kannten. Er fühlte sich stark werden und es war nicht die dumme männliche Kraft. Es war eher Auslieferung. Sie flüsterte. Das Getöse, das aufputschende Gift war in der Nähe. Sie hätten die Fenster aufmachen und sterben können. Offenbar war, als sie sich umarmt hatten, schon alles gesagt gewesen. Denn das Sprechen danach war nur noch eine Spur der Erregung. Und sie achteten nicht auf das, was sie sagten. Das war so gleichgültig gewesen wie draußen der Krieg.